D-Radio Wissen. Eine Stunde Liebe. Mit Shanli Anwar. Und ich habe heute für euch eine starke Frau in der Sendung mit Sendungsbewusstsein. Im Feminismus geht es nicht nur darum, dass irgendwie die Welt für Frauen geiler wird, sondern es geht darum, dass alle den gleichen Zugang zu einer geilen Welt haben. Sagt Margarete Stukowski, Jahrgang 86, in Polen geboren, in Berlin aufgewachsen. Da ist sie noch immer und schreibt, vielleicht kennt ihr ihre wöchentliche Kolumne bei Spiegel Online, immer schön politisch und bissig. Und oft geht es in Margaretes Texten auch um Sexualität, um Machtverhältnisse und Geschlechterkonstruktion. Ihre Gedanken dazu hat sie jetzt in einem Buch gebündelt aufgeschrieben, Titel Untenrum frei. Da erklärt Margarete Stukowski, warum auch in unserer schönen, westlichen und ach so freien Gesellschaft die sexuelle Freiheit noch längst nicht erreicht ist. Wie sie darauf kommt, darüber sprechen wir in Eine Stunde Liebe. D-Radio Wissen. Bevor wir über ihr Buch sprechen, erstmal kennenlernen. Ein paar Fragen an Autorin Margarete Stukowski, die übrigens Philosophie und Sozialwissenschaften in Berlin studiert hat. Also zum Einstieg eine super intellektuelle Frage. Prinzessin Lilifee oder ein Holzklotz? Ein Holzklotz, bitte. Warum? Weil Prinzessin Lilifee, damit kann ich mich nicht identifizieren. Das ist jetzt blöd zu sagen, dass ich mich mit einem Holzklotz identifizieren kann. Aber auf jeden Fall der Holzklotz, bitte. Wut oder Gelassenheit? Beides, auf jeden Fall beides. Und im richtigen Moment das Richtige. Und wie macht man das am besten? Ja, das ist schwierig. Was ist so da deine Taktik? Meine Taktik ist, dann gelassen zu bleiben, wenn man das Gefühl hat, man kann jetzt sowieso nichts ändern. Man muss sich nicht bei jedem Kleinscheiß aufregen. Und Wut aber da, wo man denkt, das lasse ich mir nicht mehr gefallen. Macht macht sexy. Ich glaube, ziemlich viele Leute würden das bejahen. Andererseits kann Macht auch abschreckend sein. Also Macht ist nicht unbedingt etwas, was Leute anzieht, sondern es kann auch etwas sein, wo andere denken, huiuiui, das ist mir zu groß jetzt. Sollte man sie trotzdem anstreben? Macht? Also Macht über die eigene Umgebung und das eigene Leben und was man so im eigenen Alltag, das sollte man auf jeden Fall anstreben. Macht im Sinne einer politischen Position oder so, das muss man natürlich nicht anstreben, wenn man da keinen Bock drauf hat. Wofür willst du kämpfen? Ich will kämpfen für Freiheit und Gleichheit für alle Leute, unabhängig von ihrem Geschlecht, sexueller Orientierung, Körper, Aussehen und so weiter. Und was sind deine Waffen? Meine Waffen? Meine Waffen? Ich weiß nicht, ich selber bin meine Waffe, meine Stimme und meine Gedanken und meine Worte. Und was heißt es, heute Feministin zu sein? Es kann ganz verschiedene Dinge heißen, heute Feministin zu sein. Also Feminismus ist ja entweder eine Haltung oder eine Bewegung. Also es ist natürlich beides, aber es gibt sozusagen beide Aspekte davon. Und es kann heißen, sich einer Gruppe anzuschließen sozusagen und Teil von einer politischen Bewegung zu sein. Es kann aber auch einfach heißen, im Alltag eine bestimmte Haltung zu vertreten und zum Beispiel in Konfliktsituationen sich so einzusetzen, dass niemand aufgrund von Geschlecht diskriminiert wird. Das kann beides zusammenkommen. Oder also sozusagen, man kann das im Kleinen oder im Großen vertreten und beides ist gut und möglich. Wann hast du das erste Mal gesagt, ich bin Feministin? Ich kann das gar nicht so genau sagen, wann ich das zum ersten Mal gesagt habe, aber ich habe irgendwann an der Uni gemerkt, dass es Leute gibt, die das von sich sagen und dass das irgendwie eine Provokation ist. Und damals hatte ich noch so das Gefühl, Feminismus ist irgendwie was, was nicht wirklich was mit mir zu tun hat. Also das war so ein bisschen wie die RAF oder so. Das ist vorbei. Irgendwie ist das so Geschichte und es gab Leute, die fanden das gut und es gab Leute, die fanden das nicht so gut. Das waren die meisten. Aber irgendwie ist es nicht so meins. Und dann habe ich gemerkt, dass Leute in meinem Alter, so Freunde von mir und Freundinnen, gesagt haben, dass sie Feministinnen und Feministen sind. Und dann habe ich gemerkt, so warte mal, was ist denn da los? Und dann habe ich gemerkt, dass das, wofür die stehen, gar nicht so verrückt ist und auch nichts, was vorbei ist, sondern etwas, was immer noch aktuell ist. Der Buchtitel ist ja Untenrum frei. Genau. Vielleicht kannst du den Satz mal vervollständigen. Untenrum frei bedeutet für mich? Bedeutet für mich Freiheit in sexueller Hinsicht. Und das geht nur, wenn man auch obenrum frei ist. Das heißt, wenn man auch frei ist von Geschlechterrollen, Mythen und Klischees bezüglich dessen, was man sich erlauben kann, je nachdem, zu welchem Geschlecht man dazugehört. Als ich angefangen habe, Untenrum frei für die Sendung zu lesen, da hatte ich Margarete Stokowskis oft sehr sarkastisch geschriebene Spiegel-Online-Kolumne im Kopf und dachte, ihr Buchdebüt wird jetzt so eine Art Best-of. Margarete hat zum Beispiel nach den sexuellen Übergriffen der Silvesternacht in Köln über Sexismus und Rassismus geschrieben, im Zeitalter der Postkolonialisierung. Oder immer wieder über sexualisierte Gewalt, nicht nur zur Änderung des Sexualstrafrechts im Sommer, sondern auch davor und danach. Immer sind es ja allgemeine gesellschaftliche Themen, die Margarete unter die Lupe nimmt in ihrer Kolumne. Und dann wird es im Buch plötzlich sehr konkret und persönlich. Sie beginnt mit autobiografischen Observationen ihrer Kindheit als Butterbrotkind mit älterem Bruder und jüngerer Schwester. Also habe ich Margarete als erstes gefragt, warum dieser Ansatz, diese Analyse der eigenen Kindheit, wenn es um Sexualität und Entstehen von Geschlechterbildern geht? Ja, das ist eine gute Frage. Wann fängt man damit an, diese Dinge zu untersuchen? Also fängt man sozusagen damit an, wenn man den ersten Sex hat? Das ist ein bisschen spät, würde ich sagen, weil all die Dinge, die uns prägen aufgrund unserer Geschlechterrollen, fangen natürlich ziemlich früh an. Und man kann sich jetzt darüber streiten, ab wann das genau losgeht. Es gibt sozusagen ein bestimmtes Alter, das man benennen kann, ab dem Kinder wissen, dass sie einem Geschlecht zugehören. Aber im Grunde fangen diese Dinge alle schon früher an. Im Grunde fängt es an, da wo die Mutter hört, welches Geschlecht das Kind haben wird. Ab dann wird sie die Tritte von dem Baby, das noch nicht geboren ist, anders wahrnehmen. Also wenn es ein Junge ist, dann wird sie wahrscheinlich sagen, es ist ein energischer, kräftiger Junge. Und wenn es ein Mädchen ist, dann wird sie eher sagen, ja, sie ist ein bisschen so unruhig oder so. Und dann, wenn wir Kinder sind, fangen wir natürlich auch an, die Umgebung uns um uns herum wahrzunehmen und zu gucken, was gehört sich für eine Frau, was gehört sich für ein Mädchen oder was gehört sich für einen Mann oder einen Jungen. Und unser Körper ist natürlich auch schon da, ja. Und wir haben irgendwie fangen an, uns so den Körper zu entdecken und zu benennen und zu fragen oder nicht zu fragen. Und deswegen habe ich die Geschichte sozusagen in der Kindheit angefangen zu erzählen. Und du zitierst auch die französische Feministin Simone de Beauvoir, man wird nicht als Frau geboren, man wird es. Was war denn an deiner Kindheit anders als an der von deinem Bruder? Also ich erzähle in dem Buch verschiedene Situationen, in denen ich gemerkt habe, dass für mich als Mädchen andere Regeln gelten, in denen ich aber gar nicht unbedingt gedacht habe, dass das jetzt ungerecht ist oder so. Also zum Beispiel, dass mein Bruder sehr früh einen Computer hatte und ich meinen ersten Laptop erst mit 18 bekommen habe. War für mich irgendwie eine natürliche Sache. Oder dass er ein Gameboy hatte. Ich wusste, dass Gameboy, das Boy Junge heißt. Also war irgendwie klar, natürlich hat mein Bruder ein Gameboy und ich habe keinen. Und ich muss dann immer betteln, wenn ich damit spielen will. Und das sind so Sachen, mir ist als Kind nicht aufgefallen, dass daran irgendwas ungerecht ist oder so. Sondern ich hatte eher so das Gefühl, es gibt so ein paar natürliche Jungsprivilegien. Zum Beispiel Technik und ein eigenes Zimmer. Und ich hatte nicht das Gefühl, ich könnte dagegen aufbegehren oder so, sondern es kam mir irgendwie auf eine Art natürlich vor, aber es fiel mir schon auch auf, dass es unterschiedlich ist. Meine Schwester und ich hatten beide kein eigenes Zimmer, keinen Computer, kein Gameboy und das alles eben nicht. Also spielt Erziehung auch eine große Rolle? Klar, Erziehung spielt eine Rolle, aber eben nicht nur. Also meine Eltern haben schon meinen Bruder und meine Schwester und mich sehr ähnlich alle erzogen, jetzt unabhängig davon, ob Junge oder Mädchen. Aber man findet halt auch im Rest der Umgebung sozusagen Anhaltspunkte dafür, was gut wäre als Mädchen. Und ich habe zum Beispiel hatten wir einen Haufen von Spielzeug zu Hause, was jetzt nicht so prinzessinmäßig war, also mit Dinosaurier- und Fischertechnik und das alles. Aber ich hatte eine Freundin, die Polly Pockets hatte. Und natürlich findet man dann als Mädchen Polly Pockets im Zweifel geiler, als wenn man sich einen Kran bauen kann zu Hause. Das ist dann irgendwie nicht so attraktiv, ja. Du beschreibst auch, dass es harte Arbeit ist, Mädchen zu sein, sobald es um Schönheitsideale geht. Und was sind das denn für Schönheitsideale, die für Mädchen gelten und woher kommen sie eigentlich? Also ich denke, es ist Arbeit ab dem Moment, wo der Körper anfängt, sich zu verändern und man sozusagen versucht, einen bestimmten Zustand herzustellen. Das heißt zum Beispiel, sobald man versucht, Haare wieder wegzumachen, die wachsen. Und das ist eigentlich so ein komischer Widerspruch, dass man, sobald man so mit 12, 13 oder so diese ganzen Haare kriegt, die einen zur erwachsenen Frau machen, oder nein, die machen einen nicht dazu, aber die wachsen halt, weil man erwachsen wird, man macht die dann halt wieder weg. Also man versucht sozusagen den Zustand wieder herzustellen, den man vorher hatte, nämlich alles ist glatt und unbehaart. Man fühlt sich dabei irgendwie so weiblich und erwachsen. Man rasiert sich dann oder benutzt irgendwelche Wachsstreifen oder so. Eigentlich ist das widersprüchlich, weil man macht sozusagen die Zeichen wieder weg. Und trotzdem halten wir das für total selbstverständlich. Aber ist Junggesein heutzutage nicht auch Arbeit, wenn man zum Beispiel an Spornosexuelle denkt, an muskulose Körper? Der Mann muss hart sein, sich durchsetzen, im Wettkampf bestehen. Ist doch auch alles nicht leicht. Das ist auch Arbeit auf jeden Fall. Es ist gar nicht so, dass es sozusagen nur für Frauen Arbeit wäre, sozusagen ihre Geschlechterrolle und ihren Körper so herzustellen, dass sie einem bestimmten Bild entsprechen. Das gilt für Männer auch. Ich glaube allerdings, dass sozusagen die Arbeit am Körper, was das Schönmachen und so betrifft, bei Frauen schon ziemlich viel mehr ist. Sex sells, ist ja nichts Neues. In Deutschland umgibt uns die Darstellung von Sex ja überall. Werbung, Medien, Internet. Und trotzdem schreibt Margarete Stukowski in ihrem Buch, viele junge Frauen und Männer wissen doch wenig über Sexualität und auch wenig über ihre eigene. Wie kommt das? Ja, ich würde sagen, es ist ein bisschen ein Trugschluss zu denken, wir seien von Sex umgeben. Also das, wovon wir umgeben sind, sind meistens Darstellungen von halbnackten oder nackten Frauen, jungen Frauen. Und es ist sehr selten Sex als Handlung zum Beispiel. Dem Eindruck, wir seien irgendwie von Sex in Medien oder Werbung oder so total stark umgeben, steht entgegen eine sehr starke Unsicherheit von Jugendlichen zum Beispiel immer noch, was Sex als Handlung betrifft. Es gibt immer noch Jungs, die im Internet foren schreiben, Hilfe, ich glaube, ich habe bald das erste Mal Sex und ich weiß nicht, ob ich das richtige Loch finden werde. Und man denkt so, Junge, das ist doch eigentlich nicht so kompliziert. Man müsste ja hoffen, dass das Mädchen dann hilft, aber auch dazu schreibst du, über den Penis weiß man viel, über den spricht man auch viel, da gibt es auch die richtigen Bezeichnungen für. Mhm. Bei der Vulva ist das anders. Allein überhaupt der Begriff Vulva ist gar nicht so prominent bekannt. Ist überhaupt nicht geläufig. Nee, die meisten Leute sagen Vagina und wissen nicht, dass das sozusagen nur die Öffnung ist und nicht das Ganze drumherum. Und zu dieser sprachlichen Problematik, ja fast Sprachlosigkeit, wollen wir eine Stelle aus dem Buch hören, eine Erinnerung aus Margarete Stukowskis frühester Kindheit. Am Anfang ist alles ein Spiel. Ich bin 4 und das neue Fahrrad ist der Knaller. Ich liebe es. Es ist rosa-weiß und hat pinke Stützräder gehabt. Die ersten Male durfte ich noch mit ihnen fahren, immer hinter meinem Bruder her, das ging ganz leicht. Dann nimmt mein Vater die Stützräder an einem zunächst schönen Samstagvormittag ab und sagt, das kannst du jetzt auch so. Also los und auf den Spielplatz, auf dem abends die coolen Kinder mit ihren BMX-Rädern wilde Sachen machen. Los und rollen, fahren, nein, nicht mit den Füßen abstützen, fahren, fahren, fahren, Vater schiebt ein Stück, lässt los, oh, es geht ganz gut, hui, guck, wie gut es geht und voll auf die Fresse. Hingefallen. Bei diesem Sturz passieren 2 Dinge. Erstens, ich falle so blöd, wie es nur irgendwie möglich ist, mit den Händen in Glasscherben. Scheiße genug. Es ist Berlin-Neukölln und 1990, Flaschen auf dem Boden gehören zum Ambiente. Eine Scherbe bohrt sich in meine rechte Hand. Die Stelle am Handballen sieht noch Wochen später aus wie ein Stück rosa Schinken. Nackt und rosa. Zweitens, der Lenker rammt sich mir zwischen die Beine. Aua. Die erste Sache ist auffällig und blutet. Die zweite Sache ist unauffällig. Und ich sage kein einziges Wort. Wie denn auch? Wie soll ich sagen, dass ich mir an meiner Dings wehgetan habe? Dings, wie heißt das? Mumu, Muschi, unten, untenrum. Aua. Soll man nicht drüber reden. Aua, dann bin ich halt jetzt kaputt, denke ich. Besser als was sagen zu müssen. Was sagen wäre peinlich. Warum eigentlich untenrum? Unten sind die Füße, Mann. Das weiß ich eigentlich. Zu Hause verarztet meine Mutter mir die blutende Hand und zum Trost kriege ich eine Capri-Sonne. Es tut auch bald kaum noch weh. Warum habe ich nichts gesagt? Und warum schäme ich mich? Gute Frage. Lange Antwort. Das Wort Scham kann verschiedene Bedeutungen haben. Einerseits steht es für ein Gefühl von Verlegenheit oder Blöße, etwas Unangenehmes. Und andererseits steht es in der gehobenen Umgangssprache für die äußeren Geschlechtsorgane des Menschen, insbesondere beim weiblichen Geschlecht, die Vulva. So ist es in der Wikipedia formuliert. Wir sprechen von Schamlippen und Schamhaaren, als würde sich dahinter etwas Verbotenes verbergen. Aber ist das so? Ist die Scham etwas, wofür sich irgendwer schämen müsste? Und müssten sich Jungs dann nicht eigentlich viel mehr schämen als Mädchen, weil bei den Jungs alles raushängt und bei den Mädchen alles halbwegs ordentlich drinnen liegt? Simone de Beauvoir verwendet in ihrem Buch Das andere Geschlecht nicht wenige Seiten darauf zu erklären, was unsere Vorstellungen von Weiblichkeit und Männlichkeit damit zu tun haben, dass Jungs häufiger mit ihren Pimmeln spielen und Mädchen selten mit ihrer Vagina, weil sie innen liegt. Sie beschreibt das Gefühl, das daraus erwächst, dass Mädchen ihre Geschlechtsteile nicht auf die Art in die Hand nehmen können wie Jungs. Es ist nicht unbedingt Neid, wie Sigmund Freud behauptet, aber doch die Feststellung, dass so ein kleines baumelndes Ding interessant sein kann. Mit einem Penis kann man seinen eigenen Namen in den Schnee schreiben. Also sobald man schreiben kann. Aber dann. Und das ist sehr, sehr viel. Zur Veröffentlichung von Margarete Stokowskis Erstlingswerk Untenrum frei twittert ihr Verlag Sex. Macht. Spaß. Und Probleme. Und als problematisch beschreibt Margarete zum Beispiel, dass es einen vermeintlichen Überfluss an Informationen zur Sexualität gibt, wenn man an Jugendmagazine wie die Bravo denkt oder auch mit Blick auf Frauen- und Männermagazine allgemein. Wie wird da weibliche und männliche Sexualität überhaupt definiert? Man denkt ja immer, diese Hefte sind sozusagen irgendein lustiges Unterhaltungsding, was man sich so im Supermarkt oder im Kiosk irgendwie an der Kasse noch holen kann. Und in echt ist aber das Bild, was da von Weiblichkeit oder Männlichkeit vermittelt wird, oft eine so brutale Scheiße, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Also etwas, wo Frauen sozusagen das Ziel der Frau ist, den Mann zu befriedigen auf möglichst geile Art. Und sie soll dabei möglichst so tun, als wenn es ihr total Spaß macht. Das heißt, man lernt 1000 Arten, Männer zum Orgasmus zu bringen als Frau in diesen Zeitschriften. Und selbst, naja, man soll halt so tun, als wenn es Spaß macht. So, das ist meistens so der Grundton dieser Sextipps. Das vermeintlich, also das Perverse daran ist, dass die alle sozusagen daherkommen im Gewand von vermeintlichem Empowerment. Also es wird so getan, als wenn das alles irgendwie zu einem guten Leben führt oder so. Aber im Mittelpunkt davon steht tatsächlich meistens männliche Lust als Ziel sozusagen. Und es ist nicht so, dass die Männerzeitschriften, die es dann gibt, sozusagen das Gegenstück dazu bilden, dass es darum geht, wie man möglichst geil eine Vulva leckt oder so. Sondern es geht dann darum, wie man eine Frau rumkriegt. Weil Frauen als etwas dargestellt werden, was man rumkriegen muss. Aber was kann denn da der Grund für sein? Sind das dann so patriarchal dominierte Verlagshäuser oder ist es einfach gesellschaftlicher Mainstream und Konsens, dass man männliches Begehren und weibliches Begehren immer so definiert in diesen Zeitschriften darstellt? Also ich glaube, in einem großen Umfang ist das einfach Gewöhnung an bestimmte Muster. Also viele Frauen sind ja auch so, dass sie sagen, sie wollen lieber angesprochen werden von einem Mann und sie wollen erobert werden und so, weil das sozusagen Strukturen sind, an denen man sich irgendwie festhalten kann. Und gleichzeitig ist es dann aber so, wenn sie nicht angesprochen werden, gut, dann sitzen sie halt da, weil sie wenig Handlungsmöglichkeiten für sich selber sehen. So. Und wenn man das aber weiter durchspielt und das sozusagen im sexuellen Bereich verortet, dann gibt es für Frauen ziemlich wenig Möglichkeiten sozusagen für die eigene Befriedigung zu sorgen, wenn sie immer nur sozusagen für den Mann zuständig sind oder warten, dass ihnen irgendwie was Gutes passiert. Du beschreibst da auch ein großes Unwissen auf Seite der Frauen, was die eigene Sexualität angeht. Und ein Unwissen, was die Beschreibung, die Sprache für die eigene Sexualität angeht. Was wäre denn da die Lösung, den Sexualunterricht zu erneuern oder von der Schule auslagern? Viele Eltern wollen ja die Kontrolle über das, was ihre Kinder so lernen, behalten. Genau, viele Eltern wollen die Kontrolle behalten, sind aber selber eigentlich zu unsicher, was Sexualität betrifft, um mit ihren Kindern darüber locker zu sprechen. Und es gibt ja Sexualpädagoginnen und Pädagogen. Das heißt, es gibt einen Berufszweig, wo Leute sehr gut darin sind, diese Dinge zu erklären und das auch gelernt haben. Und das wird im Moment in der öffentlichen Diskussion oft so dargestellt, als würden da unglaublich verrückte Dinge passieren dann im Schulunterricht, dass irgendwie kleine Kinder schon mit Holzdildos irgendwie rummachen und komische Theaterstücke spielen müssen und so. Und das ist natürlich unglaublich überzogen und eine Panikmache von rechts, kann man schon ziemlich genauso sagen. Und was Kinder darin zum Beispiel lernen sollen, ist diskriminierungsfreies Handeln und Sprechen bezüglich Sexualität und Vielfalt lernen bezüglich Sexualität. Und das sind alles Dinge, die Eltern vielleicht gar nicht so gut beibringen können, weil sie es vielleicht gar nicht kennen. Und für die andererseits Sexualpädagoginnen und Pädagogen ausgebildet sind. Und warum soll man die nicht an die Schule holen und auch Unterrichtseinheiten machen lassen, weil auch Biolehrer zum Beispiel sind nicht unbedingt die, die sagen können, wo die Klitoris ist und was sie kann. Fordert Margarete Stokowski. In Untenrum frei erzählt Margarete auch sehr offen aus ihrem Privatleben und beschreibt, da ist sie 16 Jahre alt, wie ein Lehrer sie im Auto mitnimmt auf dem Heimweg und sie dann im Auto vergewaltigt. Name und Umstände wurden geändert, aber die Geschichte hat Margarete so erlebt und sie liest für uns jetzt einen Teil davon vor. Von dem Nachmittag mit Rüdiger erzähle ich jahrelang niemandem, weil ich nicht weiß, was ich sagen sollte. Ich kann es nicht mal mir selbst erzählen, ich habe keine Worte. Ich weiß nicht, ob ich etwas falsch gemacht habe. Ich weiß nicht, ob das alles peinlich war oder nur etwas unglücklich, weil es so gebrannt hat. Ich habe nicht mal eine Ahnung davon, dass er etwas falsch gemacht haben könnte. Die Worte Missbrauch oder Vergewaltigung sind schlimmeren, brutaleren Fällen vorbehalten, denke ich. Vergewaltigung ist für mich damals etwas, das Frauen zustößt, wenn sie spät nachts allein nach Hause laufen und dem falschen Fremden begegnen, der dann über sie herfällt. Ich schäme mich, wie als ich mit 12 Jahren mal beim Ladendiebstahl erwischt wurde, nur in einem viel tieferen Ausmaß. Ich bin ja selbst zu ihm ins Auto gestiegen, das war dumm, oder? Ich habe doch schon als Kind gelernt, dass man mit niemandem mitgehen soll. Ich kannte Erzählungen von fremden Männern mit Süßigkeiten und hatte eine klare Vorstellung vom Bösen, eine dunkle Gestalt, die hinter einem Busch hervorspringt. Dass die Gefahr mitten in meinem Alltag liegen würde, hatte ich nicht geahnt. Du schreibst ja nicht nur über diese Erfahrung von sexualisierter Gewalt, sondern auch über eine Phase der Magersucht oder auch, wie du nach der Vergewaltigung angefangen hast, dich über Jahre hinweg zu ritzen, mit Rasierklingen in die Arme zu schneiden. Das ist alles schon sehr persönlich. Ja, das ist sehr persönlich und gleichzeitig sind es aber Dinge, von denen ich weiß, dass viele andere Leute sie auch erlebt haben und dass es nichts ist, wofür man sich schämen muss. Aber war es trotzdem schwierig, das Ganze in Worte zu fassen und aufzuschreiben mit dem Wissen, das werden jetzt viele andere Leute lesen über mich und wissen über mich? Das war schwierig. Also es ist natürlich so, man gibt das damit ein bisschen aus der Hand. Und es ist so, dass wenn man über sexualisierte Gewalt schreibt, man weiß garantiert, es werden Leute sagen, du hast das nicht erlebt oder du bist selber schuld und du warst auch dumm, wie du dich angestellt hast und so. Das wird passieren. Und ich kenne das auch schon, dass das so ist, wenn man darüber spricht in der Öffentlichkeit. Andererseits weiß ich, dass ich nicht der einzige Mensch auf der Welt bin, dem das passiert ist. Und dass es auch nicht meine Schuld ist, dass es mir passiert ist. Und deswegen glaube ich, dass es gut ist, wenn es Leute gibt, die solche Dinge erzählen. Wie hast du dann dieses Jahr wahrgenommen, wo wir so viel über sexualisierte Gewalt gesprochen haben? Angefangen mit der Kölner Silvesternacht, ja. Da hat es angefangen. Dann ging es auch um die Veränderung des Sexualstrafrechts im Sommer. Ja. Also es ist ein Jahr, wo wir dieses Thema immer wieder sehr präsent haben, auch medial, ja, in der Gesellschaft. Ja, ich schreibe ja selbst auch darüber und es wäre eine Illusion zu glauben, dass es sozusagen die Opferseite gibt, auf der Leute irgendwas erlebt haben und dann gibt es sozusagen die Expertenseite, auf der Leute von außen darüber berichten. Weil wenn wir uns angucken, wie viele Menschen sexualisierte Gewalt erfahren haben, dann sind das ziemlich viele Leute, die unter uns leben und das ist nicht irgendeine kleine abgeschiedene Gruppe, die zu Hause sitzt und heult. Das sind Leute, mit denen wir zusammenarbeiten. Das vergisst man, glaube ich, manchmal in so Diskussionen, wo es dann darum geht, ja, Opfer von Gewalt und so, wo man so ein bestimmtes Bild von Opfern hat, die irgendwie sozusagen rein Betroffene sind, aber es sind halt auch Leute, die dann darüber sprechen und schreiben. Und was bewirkt das Schreiben? Das Schreiben über Gewalt und auch über selbsterlebte Gewalt ist für mich, also es wird oft gesagt, dass es so etwas ist, wo man sich zum Opfer macht, weil man stellt sich hin und sagt, man hat was erlebt oder man spricht über andere Menschen, die was erlebt haben und dann kommen Leute, die sagen, ja, toll, was willst du jetzt? Willst du irgendwie Mitleid oder willst du Aufmerksamkeit oder was, Schmerzensgeld oder was? Und in Wirklichkeit denke ich, dass das ein Akt der Entopferung ist. Das heißt, man ergreift eine Stimme und spricht über eine Sache. Das heißt, man nimmt es in die Hand. Ja? Man nimmt auch das in die Hand, bestimmte Dinge zu erzählen und bestimmte Dinge nicht zu erzählen. Weil wer soll unsere Geschichte erzählen, wenn nicht wir selbst? Und deswegen glaube ich, dass es ein Akt ist von, es ist was Machtvolles sozusagen und ein genuin politischer Schritt. Und auch wenn oft gesagt wird, man macht sich damit zum Opfer, glaube ich, man macht genau das Gegenteil, man entopfert sich. Es geht um Gleichberechtigung, um Freiheit und Margarete Stokowski hat auch keine Hemmung vor dem Wort Feminismus. War nicht immer so, aber in ihrem Debütwerk Untenrum frei zählt sie auf, wieso sich das geändert hat. Bei mir waren es 3 Dinge, die mich zum Feminismus gebracht haben. Erst die Erkenntnis, dass guter Sex nichts damit zu tun hat, dass man ein Skript nachspielt, bis der oder die andere kommt. Dann die Feststellung, dass Vielfalt etwas Bereicherndes ist und nichts Bedrohliches. Und zuletzt die Sicherheit, dass Ungerechtigkeit und Gewalt nicht davon weggehen, dass wir sie ignorieren oder als Einzelfälle kleinreden. Andere Menschen finden andere Wege und alles, was wir tun können, ist, uns von unseren Wegen zu erzählen und zu hoffen, dass alle anderen auch gut ankommen. Von ihren Wegen erzählt Margarete sehr offen und ich wollte wissen, an wen richtest du dich denn da genau? Weil viele Paare auch hier in Deutschland leben ja auch 2016 gerne in traditionellen Rollenmustern und die wollen sich vielleicht gar nicht davon befreien. Nö, das Buch will auch niemanden befreien. Also das Buch ist so gedacht, dass es zwar um sexuelle Freiheit geht, aber es soll niemandem irgendwas aufgezwungen werden. Also das würde ja schon dem Gedanken von Freiheit widersprechen, wenn man sagt, ihr müsst das jetzt so und so machen. Sondern das richtet sich an all die, die das Gefühl haben, da geht noch was in dem Bereich und sie wollen selber sozusagen bei sich was ändern und haben das Gefühl, es gibt Ungerechtigkeiten oder Rollenmuster, die wir mit uns rumtragen und die auch noch weg können. Kapitel 5 hat den Titel Weltherrschaft im Alltag. Willst du zum Kampf um die Weltherrschaft aufrufen? Ja, das ist so ein bisschen als Witz von mir gedacht. Also Weltherrschaft ist ja sowas, worüber man irgendwie viele Filme kennt oder Witze oder komische Sprüche. Es sind dann irgendwie so James Bond Bösewichte oder Kakerlaken oder Katzen, die die Weltherrschaft übernehmen. Und in Wirklichkeit ist Weltherrschaft, wenn man den Begriff ein bisschen anders sieht, also Welt ist etwas, was uns umgibt. Und Herrschaft bedeutet, dass man sozusagen die Kontrolle hat über das, was um uns herum ist. Und das ist sozusagen auf diese banale, alltagsmäßige Art natürlich etwas, was wir ergreifen können. Und du schreibst über den Zusammenhang von Feminismus und Anarchie. Beschreib doch mal bitte, was meinst du damit? Also, das ist so, heutzutage wird ja oft von intersektionalem Feminismus gesprochen. Und Intersektionalität bedeutet die Überschneidung von Diskriminierungsformen. Also zum Beispiel Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, aufgrund von Herkunft im ethnischen oder Klassensinne, aufgrund von Alter, Behinderung und so weiter. Und das sind alles sozusagen Herrschaftsformen, wenn man so will. Man kann Leute sozusagen nach diesen Kriterien unterdrücken. Und Intersektionalität im Feminismus bedeutet, dass man diese Kriterien zusammen abschaffen muss. Weil es reicht nicht, wenn wir nur Geschlechterdiskriminierung abschaffen, dann ist der Rest alles auch noch da. So. Und Anarchie bedeutet Herrschaftsfreiheit. Das heißt im Grunde, meine These, läuft beides auf dasselbe hinaus, wenn wir das ernst nehmen. Wenn wir tatsächlich Herrschaft aufgrund all dieser Kriterien abschaffen wollen, also Geschlecht und Herkunft und so weiter, dann ist der Endzustand Anarchie. Und zwar nicht Anarchie im Sinne von Chaos oder Gewalt, wie man sich das immer vorstellt, sondern Anarchie im Sinne von Herrschaftsfreiheit und Übereinkünften und gleicher Berechtigung. Und im Buch blickst du am Ende kurz auf die Entwicklung in deinem Freundeskreis. Freundinnen, die schon Kinder haben, beschreibst du da. Und ist das nicht eigentlich Kern einer Veränderung, dass Frauen und Männer die Erziehungsmuster ändern müssten? Das ist auf jeden Fall Teil einer Veränderung und gleichzeitig ist es so, dass diese Phase, wo Paare Kinder bekommen, oft eine ist, wo sie so überfordert sind und froh sind, wenn alles irgendwie läuft, dass es dann häufig trotzdem so ist, dass sie in ganz alte Strukturen wieder zurückfallen. Also man weiß das auch aus Studien, dass viele Paare sozusagen mit dem ersten Kind in retraditionalisierte Rollen fallen, wie man sagt. Das ist dann sozusagen in dem Moment für die das kleinere Übel. Die sind eh total übernächtig und freuen, wenn alles funktioniert und alle satt sind. Ja? Und dann ist sozusagen der politische Aspekt daran für viele etwas, wo man sagt, ja, okay, es ist halt zu anstrengend. Aber natürlich ist Erziehung von Kindern ein sehr relevanter Punkt, was Geschlechterrollen betrifft. Ich habe das Gefühl gehabt, als ich dein Buch gelesen habe, ob es nicht genau so ein Werk nochmal aus Männersicht braucht. Dass jemand, genauso wie du es gemacht hast, seine Jugend und Kindheit und so weiter unter die Lupe nimmt und danach noch überlegt, wie ist die Stellung des Mannes heute. Wenn wir denn nämlich das gleichberechtigt haben wollen, das, ja. Weil dann muss ich ja auch auf Männerseite dann was verändern. Und der Anreiz oder die Ideen, der Impuls dafür muss auch wahrscheinlich von Männerseite kommen, oder? Ja, ich würde sehr darum bitten. Also ich fände sehr interessant, wenn das sozusagen das aus männlicher Perspektive gäbe, weil im Moment ist es tatsächlich immer noch so, dass Frauen meistens diejenigen sind, die über Geschlechter- und Sexualitätsthemen sprechen. Und man nennt diese Themen ja irgendwie auch Frauenthemen, was natürlich Quatsch ist, weil Sex und Geschlecht sind auch Themen, die Männer betreffen. Und Frauenbewegung ist dann da eigentlich auch nicht das richtige Wort für die Veränderung, die du dir als Ziel gesetzt hast, oder? Frauenbewegung war auf jeden Fall historisch gesehen der Ausgangspunkt davon. Aber heute noch von einer Frauenbewegung zu sprechen, würde die Sache, glaube ich, nicht ganz richtig darstellen, weil es um Gleichheit für alle geht und da sind Jungs und Männer natürlich mit dabei. Zum Schluss, was erhoffst du dir mit dem Buch? Ich glaube, dass es viele Situationen gibt, die ich in diesem Buch beschreibe, die Situationen sind, wofür man sich eigentlich schämt und die irgendwie unangenehm oder peinlich sind. Und gleichzeitig weiß ich, dass das Situationen sind, die viele Leute so oder so ähnlich auch erlebt haben. Und ich glaube, das zu lesen kann für manche Leute erleichternd sein, in dem Sinne, dass sie denken, oh, ich bin gar nicht alleine mit diesem komischen Ding, sondern dass es anderen auch passiert und das ist vielleicht gar nicht so schlimm. Und wenn es solche Leute gibt, für die sich das so anfühlt, dann wäre ich schon ganz froh. Sagt Margarete Stokowski zu ihrem Erstlingswerk Untenrum frei. Das war's. Eine Stunde Liebe macht sich jetzt auch frei vom Mikrofon. Ich bin Shanli Anwar und danke fürs liebevolle Lauschen. Die Radio Wissen. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.